Man trug dich durch die Menge. Der Präsident ging einfach grüßend weiter. Und Sie haben sich selbst verletzt beim Reinigen einer Pistole? Jemand hat mich an dem Nachmittag angeschossen. Schlecht gezielt. In deinem Zimmer im Hilton hattest du einen Ordner mit allen meinen Daten. Wer hat Sarah ermordet? Ich weiß es nicht. Die israelische Botschaft wollte die Leiche nicht übernehmen. Sie war zum Feind übergelaufen. Wir waren einfach nicht mehr zuständig für sie. Kein Grund allerdings, sie zu ermorden, Felix. Dieser Junge war ein Terrorist. Sie hätten sich weniger schwache Feinde aussuchen können. Wir haben 2000 Jahre ausgeharrt. Zum ersten Mal haben wir beschlossen, unseren Frieden zu erobern, anstatt darauf zu warten, dass man ihn uns gewährt. Sie hätten eine Heimat an den Orten ihres Leidens wählen können, anstatt es einem anderen Volk aufzubürden. Niemand will doch die Palästinenser haben, am wenigsten die Araber. Sie benutzen sie als Propagandawaffe und zum Verhandeln. Aber wenn sie sie in ihren Ländern haben, sperren sie sie in Konzentrationslager.